Aufgabe 7. Guten Morgen. Übermorgen ist die Abschlussfeier für unsere Abiturienten. Alle Schüler der Oberstufe und die Kollegen sind herzlich eingeladen. Ab 12.30 Uhr gibt es in der Aula ein großes Buffet. Für Musik sorgt die Schülerband. Und ich verspreche, eine kurze Rede zu halten. Außerdem fällt der Unterricht für alle Schüler ab der 6. Stunde aus.